Jetski, alles wie gewollt, yeah. Mann. Gott bei Deutschland, guck mal, Goldstrand. Schaumparty machen, ausatmen lassen. Die Frauen plötzlich lassen, meine Haut anzufassen. Ich kauf ein paar Sachen, auch noch paar Waffen. Wieso? Einfach so, um den Lauten zu machen. Mit Blaulicht im Nacken, das Rauschgefühl schaffen. Übergabe Süderstraße, tauschen die Taschen, yeah. Raus aus dem Schatten, Umstand auf 5, yeah. Verkaufe Platten ohne Botschaft und Sinn. Komme wieder um die Ecke mit ein paar der Begeisterer. Maxwell, ich hab mein Marktwert gesteigert. Sag es ruhig weiter, wir fressen deutschen Rap. Sie verstecken sich im Netz, ihre Ketten sind nicht echt. Nein, ich bin ein Proll und ich zeig, was ich habe, yeah. Tut mir leid, doch ich bleib noch paar Jahre, yeah. Wir sind Prolls, was du nicht sagst. Sie nennen uns Angeber. Jesus, Maxwell, was? Als Abgeber. Baby, guck, wir rollen, yeah. Auf 22 Zoll. Der Beat viel zu doll, weil mein Kofferraum ist voll. Yeah, ich bin ein Proll. Es ist alles, wie es soll. Feuerzeug aus Gold, denn ich hab Erfolg. Klare unterm Sitz und ich scheiß auf den Zoll. Yeah, ich bin ein Proll. Das alles so gewollt. Was ist hier los, Mann? Hä? Jesus, du ein Angeber. Ja! 187! Mein Taser ist potent. Alles wie es soll, mache Paper mit der Gang. Unsere Mucke ist im Trend. Ich spucke aus den Bands. Kauf ein Chihuahua, mach der Mutter ein Geschenk. Voll tätowiert, Zahnstocher-Sitz. Doggy-Style gefickt und aufs Arschloch gewichst. Oh sorry, tut mir leid, doch ich sag wie es ist. Die Wahrheit ist direkt wie ein Schlag ins Gesicht. Fotze! 300 Euro bei Live-Wetten einsetzen. Oh. Dein Beruf? Reimketten einretten. Baby, ich bin Fan, sie glaubt, ich bin reich. Kauf zum Beweis ein Hot Brownie mit Eis. Rotlicht, Fetisch, Drogen synthetisch. Kondome sind eklig, doch ohne sie geht nicht. Opium fürs Volk, frisch wie per Voll. Na, war zu toll oder ist dir zu doll? Doll! Jesus! Maxwell! Auf GMB! Wir rollen auf 22 Zoll, yeah. Der Beat viel zu doll, weil mein Kofferraum ist voll. Yeah, ich bin ein Proll. Es ist alles wie es soll, yeah. Feuerzeug aus Gold, denn ich hab Erfolg. Klare unterm Sitz und ich scheiß auf den Zoll. Yeah, ich bin ein Proll. Das alles so gewollt. Właśnie wiezie mnie do studia z Ukrainy jakiś pan, ale mi nie przeszkadza w tym kraju, przecież wyjeżdżałem sam. Spokojnie mnie wiezie do celu, ja jaram gibona na tylnym siedzeniu. W kieszeni pieniądze robione na mafii, choć nie jestem bossem kartelu. Noga na gazie, dobra na razie. Mieliśmy jechać, a stoimy w korkach 90 minut jak piłkarze. Obgadaliśmy już wszystkie bieżące tematy, zaczyna się cisza. Widzę, że go to krępuje i czekam tylko, kiedy o coś zapyta. Nagle pyta, to już z pracy? Mówię, że tak. A gdzie pan chodzi do pracy? Mówię, że trap. Nie rozumiem, co to znaczy. Już tłumaczę, prosta sprawa. Wie pan, co to znaczy trapin? Nie pracować, a zarabiać. W pogoni za fartem ustawiam nawi. Niech anioł na masce mnie błogosławi. W pogoni za fartem ustawiam nawi. Niech anioł na masce mnie błogosławi. Krakowskiej gadałem z Rankiem o tym, że Polskę niedługo trap zje, że trapowe numery na autotune odpalą tu radiowe stacje. Minęło 5 lat od tamtej rozmowy i poczułem się jak jasnowidz. Czekaj, mam wizję, jesteś arcychujowy. Nie jestem jedynym ojcem trapu, mam w sobie wiele pokory. Szacunek do wszystkich chłopaków, co byli w tym kurwa i są do tej pory. Jesteśmy jak dziary na twarzy, typie, nas nie da się nie zauważyć. Jaramy tak dużo trawy, typie, że nie da się nie zauważyć. Suki na mnie patrzą ciągle, bo mam off-white napisane. Nie znam tego nawet dobrze, raz pokazał mi to Lanek. Żyję się dobrze, jak gdybym typie miał iść do pracy na etacie. To kurwa po prostu bym poszedł, bo jestem normalnym chłopakiem. W pogoni za fartem ustawiam nawi. Niech anioł na masce mnie błogosławi. W pogoni za fartem ustawiam nawi. Niech anioł na masce mnie błogosławi.

Zahl im Magazin, eine davon wird dich treffen. Fick eure Weiber an, schicke sie weiter, dann keiner von euch will mich testen. Willst du mich stressen, dann machen wir Action. Ich hänge mit Menschen, die machen keinen Spaß. Vollautomatisch, das Magazin ist so extended von hier bis zum Mars. Hau das Glas, zurück in den Benz. Hau auf den Arsch, keine Picke, sie glänzt. Auf in die Charts, fick in die Trends. Bin jeden Tag immer Viertel präsent. 100% für meine Geld, fühle mich besser als jemals zuvor. So viel Geld in meinen Schuhkarton, ich glaub es besser, ich pass den Tresor. Hab ich Tresor, jetzt bist du klein. Ich bin 2 Meter und pass da nicht rein. Komm Polizei, ich will zu heil. Kein Führerschein, muss doch nicht sein. Reite mit Maske ein, pack die Sachen ein, zieh die Waffe und keiner soll sprechen. Oder pop, pop in dein Oberkörper und lass mich einfach verrecken. Sitz im Banks, roll ein auf, ich hab alles, was du brauchst. Weißer Staub, Nase taub, unsere Jungs sind alle drauf. Fall auf Hass, aggressiv, Tasche platzt, bin aktiv. Ganze Nacht auf dem Kiez, wir fahren schwarz ins Paradies. Sitz im Banks, bau ein auf, ich hab alles, was du brauchst. Weißer Staub, Nase taub, unsere Jungs sind alle drauf. Fall auf Hass, aggressiv, Tasche platzt, bin aktiv. Ganze Nacht auf dem Kiez, wir fahren schwarz ins Paradies. Jetzt wird radiert, frisch foliert. Und ich wollte nochmal Danke sagen an alle Fans da draußen, danke für den Krankenwagen. Und jeder hält die Fresse, wenn wir auf die Tanke fahren. Ganz langsam auf die Tanke fahren. Sie sieht mein Autoschlüssel und sie fängt an zu blasen. Die Schlampe denkt, ich hol sie ab, da kann sie lange warten. Tanktop sitzt, Zahnstocher spitz. Ich drück aufs Pedal, mir egal ob es blitzt. Alcantara, Bahnfahren, Pharma, Gaso und CLK. Sein Vater, Pussy-Magnet, wie er einfach da steht. Komm hier nicht lang mit deinem kleinen BMW. Wunder dich nicht, wenn die Weiber dich nicht sehen. Eben kein 500er Daimler-Coupé. Ich zähle unseren Umsatz in mein CL500. Die Straßen hoch und runter, auch wenn ich keinen Grund hab. Dein Mädchen denkt, ich flunker. Drück ich aufs Gas, dann runter. Ich hol mir einen runter in mein CL500. Du fragst, wie viel PS, Digga? 308. B-Säule, Jock, Bruder, einfach die Macht. Deine Kleine wird nass, du sagst, was für ein Spaß. Ich sag, V8, das macht Krach in der Nacht. Das ist mein Auftritt heute Abend, zu laut auf der Straße. 1A-Sound dank der Auspuffanlage. Damals bekam ich für Raub ein paar Jahre. Heute bekommt Gazi für Auftritte Gage. Für Auftritte Gage. Alles in mein Tank frisst mich auf dieser Waage. Diese Liebe macht krank, Benzinova Bitches, ich liebe den Gestank. Alles ist entspannt, wenn er rollt, rollt. Digga, erst der CL und der Volk, Volk. Ey, ich brauche kein Gold und kein Rolls, Rolls. Dieser Stern auf dem Grill macht mich voll stolz. Ich zähle unseren Umsatz in mein CL500. Die Straßen hoch und runter, auch wenn ich keinen Grund hab. Dein Mädchen denkt, ich flunker. Drück ich aufs Gas, dann runter. Ich hol mir einen runter in mein CL500. Und wir blubbern, blubbern, blubbern. Blubbern, blubbern, blubbern, blubbern. Wir blubbern, blubbern. 5 Euro weg! 10 Euro weg! Fall, bleibt keiner liegen. Leben auf dem Drahtseil, das 187. Läuft es optimal, mach ich heute Nacht meinen Schnapp. Papa bräut den V8 und mach die Beute wieder platt. Ich gebe alles aus, alles aus, alles Schall und Rauch. Mach mich zum Präsidenten, was die Merkel kann ich auch. Schmeiß die Schlampe raus, Cannabis wird legal. Und für Bus und Bahn brauchst du gar nichts zu bezahlen. Optimal, lass die Blasen, will kein Kuss von dieser Schlampe. Denn die Wirklichkeit sieht anders aus, der Frust treibt dich zur Tanke. Nein, ich rede nicht, ich handle, dieser Benz hier ist bezahlt. Und ja, ich liebe mein Papa, doch 50 Cent war für mich da. Wie sich die Schlampen an mein Presto klammern. Bisschen Presto ballern, ballern wie ein Presto-Kammer. Bin immer offen für Versicherungsbetrug. Wer vergibt nicht unsere Jugend? Ich hab nichts damit zu tun. Deutscher Rap liegt auf dem Rücksitz am Verbluten. Bring ich ihn zum Arzt oder drück ich ihm ne Kugel? Und sie sagen, Schütze zu vergiftet unsere Jugend. Doch im Optimalfall einsam. Bin wieder zurück auf der Leinwand. Trinke Weinbrand auf dem Freigang. Bitte sag mir, woran soll es scheitern? Es geht weiter, immer weiter. Sag mal, habt ihr mich alle vermisst? Digga, shut the fuck up, jetzt komm ich. Mache Schnapp und verpacke das Gift. Schnapp, Alex. Alles, was zählt, ist hier immer noch Bares. Verlierer des Tages, Gewinner des Jahres, die Stimme der Straße. Ein Leben ist das zwischen Autoscooter und Haftstrafe. Tagsüber draußen die Kuppis am Ballern und abends dann wieder im Knast schlafen. Neue Schuhe kaufen, durch Stadt laufen, großen Bogen und Kack kaufen. Stichprobenartige Pisstests, also nixes mit Haschrauch. Ich fühle mich gut, ich bin fast draußen, die Seiten sind frisch rasiert. Profitiere von Menschen, die Tasch brauchen, weil es mich nicht interessiert. Hab nicht studiert, auch nichts gelernt, doch brauch jeden Monat ein Tausender mehr. Tausender mehr? Ein Tausender mehr. Ich auf der Couch und die Frau hinterm Herd. Digga, so viele neue Gesichter, aber die Spasten können nicht rappen. Also bring wen jetzt noch ins Krankenhaus oder lass mich einfach verrecken. Deutschland Rap liegt auf dem Rücksitz am Verbluten. Bring ich jetzt zum Arzt oder drück ich ihm ne Kugel? Und sie sagen, Schiss ist zu vergiftet, sonst zu Jugend. Doch im Optimalfall hab ich nichts damit zu tun. Aber Deutschland Rap liegt auf dem Rücksitz am Verbluten. Bring ich ihn zum Arzt oder drück ich ihm ne Kugel? Und sie sagen, Schiss ist zu vergiftet, sonst zu Jugend. Doch im Optimalfall hab ich nichts damit zu tun. Im Mai ist meine Bewährung vorbei. Im Mai ist meine Bewährung vorbei. Sag jedem von deinen Kollegen Bescheid. Bald ist es soweit, wir sind hungrig allein. Im Mai ist unsere Bewährung vorbei. Seid ihr bereit für den zweiten Teil? Was ist am 27. Mai? Jesus und Paul sein hungrig zwei. Und dann noch das Gericht, alle lachen ins Gesicht. Aber alle wollen mich ficken. Ja, alle wollen mich ficken. Finanz sind im Rücken, Handschellen klicken. Ratten sind am Lügen, keine Schlampe will verhüten. Aber alle wollen mich ficken. Doch ich lasse mich nicht ficken. Sie wollen mich fallen sehen, die Mentalität. Landen im Handumdrehen, in der Charité. Ich fahr von A nach B, in meinem AMG. Ja, das ist Realität. Und sie fragen sich, wann ich mich einmal besser. Doch verklagen mich wegen bisschen Silvester. Wieder ne Hetzjagd gegen den Rapper. Und die Pädophilen sind halt nicht mal Verbrecher. Weil ich sage, wie es ist, ins Gesicht. Und mach, was ich will, das passt nicht ins Bild. Beweise haben sie nicht gegen mich. Doch unterm Strich basteln sie sich. Die Drugs auf dem Tisch, die Schlampen um mich. Und dann noch das Gericht, alle lachen ins Gesicht. Aber alle wollen mich ficken. Ja, alle wollen mich ficken. Klicken. Ratten sind am Lügen, keine Schlampe will verhüten. Aber alle wollen mich ficken. Doch ich lasse mich nicht ficken. Ich seh deinen neidischen Blick, weil du hast weder Likes noch Klicks. Bin wieder viel zu breit im Gericht. Keiner weiß, wer du bist, jeder schreibt über mich. Und nur weil ich vor Gericht schon wieder einpenn, kann er mir deshalb noch lange nichts beweisen. Und deswegen nehmen sie mir wieder mein Geld, lass ihn einsperren oder gleich eng. Und ich hab gar keinen Bock, mich in Unschuld zu waschen. Digga, alle meine Jungs tragen Waffen. Bisschen Knast, kein Grund nicht zu lachen. Keiner von euch schafft es, Gazimund tot zu machen. Die Drugs auf dem Tisch, die Stampen um mich. Und dann noch das Gericht, alle lachen ins Gesicht. Aber alle wollen mich ficken. Ja, alle wollen mich ficken. Finanz sind im Rücken, Handschellen klicken. Ratten sind am Lügen, keine Schlampe will verhüten. Aber alle wollen mich ficken. Doch ich lasse mich nicht ficken. Ich ging schlafen im Bau und ich träumte von Geld. Ein Album später wach ich auf in einem neuen CL. Was ist passiert? Ja, ich hab paar Strafen kassiert. Man könnte sagen, fick mit mir, du hast die Straße in dir. Ich bin am Halluzinieren. Also sag mir, warum argumentieren? Sie sagen, Jizz ist wie den Faden verlieren. Doch ich tue nicht mal so, als ob mich das interessiert. Früher kaufte ich die Plätzchen noch einzeln. 50-50 Drecks mischen eingehen. Konnte mir nichts besseres leisten. Heute mach ich Paper, hab ab jetzt meine eigene. Brauch paar Batzen, aber kotz in die Bank. Denn ich hab wieder zu viel vor dir getan.